Wechselspiel ist diese Welt. Doch immer bin ich froh, ich sag dir auch wieso. Das macht die Liebe allein, die Liebe allein. Die Welt ist voller Sonnenschein. Warum denn Sorgen sich machen und tausend Sachen? Lieber mal lachen, morgen ist noch weit. Und wenn die Gläser erklingen, wollen wir singen. Wir sind nur einmal jung wie heut. Hea, hea, hea, ho, es war immer schon so. Keiner muss allein ohne Liebe sein. Und seit du bei mir bist, weiß ich auch, wie das ist. Jede Stunde ist so wunderschön, so schön. Das macht die Liebe allein, die Liebe allein. Die Welt ist voll Sonnenschein. Warum denn Sorgen sich machen und tausend Sachen? Lieber mal lachen, morgen ist noch weit. Und wenn die Gläser erklingen, wollen singen, wir sind nur einmal jung wie heut. Das Glück ist oft zum Greifen nah. Du siehst es nicht, doch es ist da. Verborgen irgendwo, auf einmal bist du froh. Das macht die Liebe. Warum denn Sorgen sich machen und tausend Sachen? Lieber mal lachen, morgen ist noch weit. Und wenn die Gläser erklingen, wollen wir singen. Wir sind nur einmal jung wie heut. Das macht die Liebe allein, die Liebe allein. Die Welt ist voller Sonnenschein.

silbernen Träumen von der Barke mit der gläsernen Fahrt, die in sternklarer Nacht deiner Traurigkeit entflieht. Streit. Oh, ah, ah. Doch wir sind sind gleich wieder zur Versöhnung bereit. Samstagnacht und mein Vergnügen, ja, das war auch deins. Es war wunderbar in der Samstagnacht. Mein Wahlspruch, der heißt immer 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wer verliebt ist, der soll sich lieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Der soll sich lieben. Ja, ich freue mich schon auf die Samstagnacht. Und dein Vergnügen, ja, das bleibt auch meins. Sie ist wunderbar, jede Samstagnacht. Mein Wahlspruch, der heißt immer 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wer verliebt ist, der soll sich lieben. 6 und 7. Wer verliebt ist, der soll sich lieben. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wer verliebt ist, der soll sich lieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. nicht sehr viel. Er war ein Mann, der manchen Leuten nicht gefiel. Denn er tat nur das, was ihm vernünftig schien. Und das hat man ihm nur schwer verziehen. Und was er dachte, hat er frei und laut gesagt. Drum hat man ihn auch eines Tages angeklagt. Man warf ihn in die Grube, wo der wilde Löwe war. Und sah sehr erstaunt, was dort geschah. Daniel und der Löwe sahen sich ins Gesicht. Und sie fanden, dass es klüger ist, wenn man Friede schließt. Daniel, komm nur her zu mir, denn mir geht's genauso schlecht wie dir. Der Löwe sprach, man lehrte nicht ein Feind zu sein, doch nun sperrt man dich gerade so wie mich hier ein. Daraus ist für jedermann ganz klar zu sehen, dass wir auf derselben Seite stehen. Yeah. wüsste nur, um zu betören. Dann wär ich der Applaus und ständ vor jedem Haus, wenn du mich willst. Wärst du ein Poet, der die Träume durchweht, um zu schreiben? Ich wär das Morgenlicht, aus dem man Worte bricht, wenn du mich willst. Wärst du ein Wanderer, wär ich dein. uns lief das steinerne Meer der großen Stadt. Liegt der Asphalt und endlose Straßenstau. Wir wollen hinaus, weil jeder von uns nur Frohsinn hat. Und Freude am blauen Himmel, am goldenen Laub. Wir schlafen unter Stern und der Mond hält Treue wacht. Und Reh und Fuchs und Hase wünschen alle uns gut. Liebe ist nur was für zwei.

lass dich sehen und komm heraus. Lass dich sehen und komm heraus. Gwendolina, Gwendolina, ich schau lang schon nach dir aus. Ich schau lang schon nach dir aus. Kommst du aus Märchenbüchern, als Fee in Lumpentüchern? Komm, ich warte nur darauf. Komm, ich warte nur darauf. Und bist du nass vom Regen und kalt von langen Wegen? Meine Liebe wärm dich auf. Meine Liebe wärm dich auf. Und hast du nachts einmal geweint, auf Händen trag ich dich in ein Land, wo Sonne scheint. Gwendolina, komm heraus. Gwendolina, komm heraus. Ich schau lang schon nach dir aus. Ich schau lang schon nach dir aus. Gwendolina, Gwendolina, lass dich sehen und komm heraus. Gwendolina, Gwendolina, ich schau lang schon nach dir aus. Ich möchte Zärtlichkeiten wie Blumen vor dir breiten. Glaube mir, ich bin dir gut. Aus Liebe und Vertrauen will ich ein Haus uns bauen. Komm und hab ein bisschen Mut. Hab keine Angst, ich bin bereit. Meine Arme schützen dich vor der Welt, vor allem Leid. Gwendolina, komm heraus. Gwendolina, komm heraus. Ich schau lang schon nach dir aus. Ich schau lang schon nach dir aus. Gwendolina, Gwendolina, lass dich sehen und komm heraus. Lass dich sehen und komm heraus. Gwendolina, Gwendolina, ich schau lang schon nach dir aus. Ich schau lang schon nach dir aus. Gwendolina, Gwendolina, lass dich sehen und komm heraus. Gwendolina, Gwendolina, ich schau lang schon nach dir aus. sonntags kommt die Erinnerung. Ich hör die Wozuki spielen, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück uns zwei nach Haus gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und da sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht. Jede Sonntagnacht war voller Lieder, mit den Musikern aus Athen. Und wir beide werden bald schon wieder zu den Musikanten tanzen gehen. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich hör die Wozukis spielen, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück uns zwei nach gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und da sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich hör die Wozuki spielen, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück uns zwei nach Haus gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und da sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht, immer wieder sonntags.

wir sind ja auf der Straße ins Glück. Manche Probe bestehen. Mal haben wir Sorge und mal haben wir Streit. Doch wir sind gleich wieder zur Versöhnung bereit. Denn dann denke ich nie mehr an morgen.